Drei Feierabende später musste ich mich beeilen. Ich besuchte für den Tagesanzeiger eine Pressekonferenz, die um 18 Uhr angesetzt war. Ich freute mich auf den Termin, weil er im größten und feinsten Hotel der Stadt arrangiert war, und zwar im Salon Orléans, den ich von einer früheren Pressekonferenz schon kannte. Eingeladen hatte der Chef des italienischen Fremdenverkehrsamtes in Deutschland. Er sollte über Italien als Urlaubsland sprechen. Als ich eintraf, zeigte sich, dass meine Eile nicht nötig gewesen war. Der Chef des Fremdenverkehrsamtes, Dr. Gianluca Alessio, war noch nicht da. Drei Damen liefen umher und entschuldigten seine Verspätung. Zwei andere Damen servierten auf kleinen Tabletts italienischen Sekt und italienischen Orangensaft. Es machte mir Vergnügen, über die hellblauen Teppiche zu gehen und mich in der Nähe des sanften Lichts der Wandleuchten aufzuhalten. Sieben Kollegen von der Lokalpresse waren anwesend, unter ihnen Linda. Wir nickten uns zu und flüsterten im aneinander Vorbeigehen undeutliche Sätze. Zwei Tische waren eingedeckt, die Kellner standen bereit. Auf den weißen Damasttischdecken standen große Blumenvasen mit üppigen gelben Blumen, deren Namen ich nicht wusste. Spuren gelben Blütenstaubs fielen auf die Tischdecke herab. Ein Saalkellner geleitete zwei weitere Journalisten in den Raum. Linda trug ein schulterfreies, dunkelrotes Samtkleid, das sehr gut in den Salon passte. Ich sah, dass ihre linke Schulter ein wenig tiefer lag als die rechte. Eine sanfte Peinlichkeit breitete sich aus. »Dr. Alessio wird sicher gleich da sein«, sagten die Damen und verschenkten Kugelschreiber und kleine Landkarten italienischer Feriengebiete. Die Journalisten schlenderten trinkend und feixend umher, einige schauten schon auf die Uhr. Die Damen bemühten sich nicht länger, ihre Nervosität zu verheimlichen. Linda und ich blieben neben einer Anrichte stehen und redeten dort weiter, wo wir vor ein paar Tagen aufgehört hatten. »Schreiben ist eine Bewegung, die uns mit dem Schmerz vertraut machen möchte«, sagte Linda. »Ist es nicht umgekehrt?«, fragte ich. »Verwandelt der, der schreibt, nicht die Unübersichtlichkeit des Lebens, das heißt seinen Schmerz, in die Übersichtlichkeit eines Textes?« »Das ist eine Illusion«, sagte Linda. »Können Sie es etwas genauer sagen?« »Die Illusion der Klarheit kommt zustande«, sagte Linda, »weil der Text immer deutlicher ist als das Leben dessen, der ihn geschrieben hat. Der Text ist sogar klarer als das Leben jedes beliebigen Lesers. Darin liegt die fürchterliche Verlockung der Literatur. Das Leben soll endlich dem Text folgen. Es soll sich in Klarheit verwandeln.« »Aber der Leser spielt doch keine Rolle«, sagte ich. »Oder denken Sie beim Schreiben an den Leser?« »Nein«, sagte Linda. »Sehen Sie«, sagte ich. »Aber daraus sollte man keine falschen Schlüsse ziehen«, sagte Linda. »Jeder Text wendet sich, indem er geschrieben wird, zurück an seinen Verfasser, um ihm den Schmerz zu erklären, der zu seiner Entstehung geführt hat.« »Und die Leser? Welche Rolle spielen sie?« »Der Leser möchte ebenfalls die Schmerzen erklärt kriegen«, sagte Linda. »Deswegen verstärkt der Leser die Bewunderung.« »Welche Bewunderung?« »Die Bewunderung dafür«, sagte Linda, »dass Menschen, also die unklarsten Lebewesen, die überhaupt existieren, etwas so Klares wie Texte zustande bringen.« Linda redete, ich redete. Wieder beeindruckte mich, was sie über das Schreiben und die Literatur sagte. Noch immer war der Dottore nicht eingetroffen. Die Damen schauten erregt und ängstlich zu den Fenstern hinaus. Es war nicht mehr ausgeschlossen, dass wir gleich nach Hause geschickt wurden. Linda rieb sich so heftig die Augen, dass ich die Quetschgeräusche der Augen im Augenwasser hören konnte. Plötzlich, in einem Moment verstörten Schauens, hatte ich eine schreckliche Vermutung. Der Seemann hatte Linda nach der Rückkehr aus New York doch überwältigt und war gegen ihren Willen ihr Freund geworden. Linda war nur aus Gründen der Liebesabschreckung in unsere Stadt geflohen. Aber die Flucht hatte ihr nichts genutzt. Der Seemann war ihr immer noch auf der Spur und klopfte vielleicht täglich an ihre Wohnungstür. Mit klein gewordenem Mund trank Linda aus ihrem Glas und sagte, »Die Einsamkeit des Werks wiederholt nur die Einsamkeit des Autors, die das Werk hatte auflösen sollen. Verstehen Sie?« »Ich verstehe schon«, sagte ich, »aber ich glaube es nicht.« »Und nur deswegen, weil auch das Werk die Einsamkeit nicht vertreibt, entsteht dann auch noch die Literaturtheorie.« Ach, machte ich. Niemand will Literaturtheorie, sagte Linda. Glauben Sie mir. Es gibt sie nur, weil wir so große Hoffnungen in die Literatur gesetzt haben und die Literatur diese Hoffnungen enttäuscht. Die Literaturtheorie ist ein einziger riesiger Kompensationsakt. Sie vergessen, sagte ich, dass jedem Text eine Entfernung zugrunde liegt. Eine Entfernung? Von wo nach wo? Eine Entfernung des Autors von der Welt. Man kann auch sagen, sagte ich, das Schreiben ist ein Versuch, mit der Welt draußen einen fantastischen Kontakt aufzunehmen. Absolute Illusion, sagte Linda. Natürlich, sagte ich, aber die Illusion ist trotzdem wahr und wirklich. Was? Die Illusion ist wahr und wirklich? Das verstehe ich nicht, rief Linda. Erst danach, sagte ich, wenn der Kontakt mit der Außenwelt nicht gelungen ist, kehrt der Text wieder zu seinem Verfasser zurück. Aber deswegen darf nicht unterschlagen werden, dass die erste Bewegung des Textes immer nach draußen geht, zu den anderen. Falsch, sagte Linda, der Text will von den anderen nichts wissen. In diesen Augenblicken öffnete sich die Doppeltür. Ein gut aussehender Mann trat mit schnellen Schritten in den Raum. Die Damen sprangen auf und riefen fast gemeinschaftlich: »Dr. Alessio! Dr. Alessio!« Der Mann trug eine schwere Aktentasche und redete beim Gehen. »Deutsche Autostrada! Deutsche Autostrada!« sagte er. Die Journalisten nahmen Platz. Linda setzte sich neben mich. Sie fragte leise nach einem Detail meiner Literaturvorstellung, aber ich hatte schon vergessen, was ich vor 2 Minuten behauptet hatte. Dr. Alessio trat mit schwungvollen Bewegungen hinter das kleine Vortragspult und entschuldigte seine Verspätung. Dann sprach er über Ligurien, Umbrien und die Cinque Terre. Linda beugte sich über ihren Block und machte sich Notizen. Die dunklen Samtärmel ihres Kleids lagen wunderschön auf dem weißen Damast. Ich zitterte ein bisschen, weil ich über Lindas Leben so weitreichende Vermutungen angestellt hatte. Sie verknüpften mich mit Linda mehr als ein direktes Geständnis. Am letzten Sonntag im Mai, 14 Tage vor dem Betriebsausflug, machte mir Herdegen ein Angebot. Ich brachte ihm am Nachmittag 30 Zeilen über ein Kinderfest, das ein Zirkus am Sonntagmorgen veranstaltet hatte. Wie immer blieb ich am Rand von Herdegens Schreibtisch stehen und wartete, bis er meinen Text gelesen hatte. Dann fragte er, ob ich Zeit hätte, im Juli für den Redakteur Wettengel eine Urlaubsvertretung zu machen. Ich fuhr mir mit Daumen und Zeigefinger die Nase entlang und sah auf den Boden. »Wettengel meint, dass Sie das könnten, und ich meine es ebenfalls«, sagte Herdegen. »Ich habe noch nie in einer Redaktion gearbeitet«, sagte ich. »Das lernen Sie schnell«, sagte Herdegen. »Sie haben ja schon damit angefangen.« »Wie lange dauert die Vertretung?« »Die ersten 3 Wochen im Juli, beginnend mit dem 2. Juli, das ist ein Montag«, sagte Herdegen. »Wann beginnt morgens die Arbeit?« »Sie müssten morgens um 10 Uhr erscheinen und täglich 3 Seiten füllen und den einen oder anderen Termin wahrnehmen, das ist klar.« »Bin ich die ganze Zeit allein?« »Ich bin da«, sagte Herdegen, »Sie können mich jederzeit fragen.« »Und was müsste ich genau tun?« »Sie müssten die Artikel der anderen Mitarbeiter redigieren, und Sie müssen für jeden Artikel eine Überschrift und eine Unterzeile machen und die Artikel in Satz geben«, sagte Herdegen. »Sie müssten für jede Seite einen Seitenspiegel machen und am Abend etwa 1 Stunde lang in der Setzerei beim Umbruch dabei sein, falls ein Artikel gekürzt oder umgestellt werden muss oder sonst etwas passiert.« Ich gab mit dem Mund ein paar undeutliche Geräusche von mir. »Sie können schon vorher stundenweise aushelfen«, sagte Herdegen, »damit Sie sich bis zum 2. Juli sicher fühlen.« »Ich darf mir das überlegen?« »Klar«, sagte Herdegen, »aber in 1 Woche sollten Sie mir Bescheid geben.« Ich freute mich und verabschiedete mich von Herdegen. Das Wetter war mild, junge Leute trugen ihre Kofferradios spazieren. Ich war mit Gudrun verabredet, wir wollten an diesem Sonntagnachmittag einen kleinen Ausflug mit dem Vergnügungsdampfer machen. Herdegens Angebot erregte mich. Ich wollte richtig überlegen, ob ich es annehmen sollte oder nicht, aber mir fiel auf, dass ich es bereits angenommen hatte. Ich blieb vor dem Schaufenster eines Blumenladens stehen und zählte zum 3. Mal die Tulpen in einer Vase. Es waren 5 gelbe und 4 rote Tulpen, und obwohl sie in ihrer aufgeblühten Farbigkeit verschwenderisch wirkten, sahen sie gleichzeitig ärmlich aus. Das dichte Beieinander von Üppigkeit und Armut interessierte mich, aber ich kam nicht auf den Grund des Widerspruchs. Im Schaufenster eines Tabakwarenladens sah ich eine ehemals weiße, jetzt bräunlich gewordene Steckdose, darin einen Stecker mit schwarz herunterhängendem Kabel, das sich am Boden entlangschlängelnd im hinteren Teil des Ladens verlor. An Werktagen machte es mir Vergnügen, den Menschen dabei zuzuschauen, wie sie nachmittags ganz allmählich in ihre Eigentümlichkeit hineinfanden. Ein übergroßes Maß von öffentlicher Leblosigkeit machte dieses Vergnügen am Sonntagen unmöglich. In den Cafés saßen alte Leute oder tote Paare. Die Frauen schoben mit kleinen Gabeln die Krümel in die Mitte ihrer Kuchenteller, die Männer schauten heimlich zur Tür. Ich fühlte den Drang, ihre Erbarmungswürdigkeit sofort einzudämmen, obgleich mir dazu alle Mittel fehlten. Zum Glück war es nicht mehr weit bis zur Anlegestelle der Ausflugsdampfer. Von der Uferpromenade aus sah ich Gudrun neben einem Kassenhäuschen warten. Sie trug eine beigefarbene Bluse und einen bunten Sommerrock. An ihrem weißen Arm hing eine weiße Handtasche. Sie schaute ein paar Jugendlichen zu, die Federball spielten, das erst in diesem Sommer neu auf den Markt gekommen war und sich rasch durchgesetzt hatte. Das Schiff war mit Ausflüglern fast schon überfüllt. Offenbar waren die Leute dankbar, dass es an Sonntagen wenigstens Schiffsausflüge gab. Gudrun entdeckte mich und winkte mir zu. Ich winkte zurück und beeilte mich. Gudrun hatte bereits zwei Fahrkarten gekauft. Wir betraten den Landungssteg und fanden auf dem hinteren Deck zwei freie Plätze. Rings um uns hob und senkte sich allgemeines Stimmengewirr und brachte ein wenig Ferienlaune hervor. »Beinahe hätte ich dich angerufen und gefragt, ob ich meine Freundin mitbringen darf«, sagte Gudrun. »Und? Was hat dich davon abgehalten? Sie hätte uns vielleicht den Sonntag verdorben.« »Oh«, machte ich, »ist sie so launisch?« »Sie hat gerade ihre Verlobung gelöst und findet jetzt, sie hätte voreilig gehandelt«, sagte Gudrun. Zwei Arbeiter lösten die Taue. Mit einer plötzlich hochtourigen Bewegung des Motors löste sich das Schiff vom Quai. Gudrun sah über den Fluss und redete über ihre Freundin. Ich betrachtete die Möwen, die über den Köpfen der Passagiere mitflogen. Kinder warfen Brotstücke in die Höhe, die von den Möwen im Flug aufgeschnappt wurden. Das Schiff tuckerte jetzt ruhig dahin. Alle Ausflügler hatten ihre Plätze gefunden. Nur Kinder sprangen auf dem Deck umher, knapperten an kleinen Salzbrezeln oder leckten ein Eis. In der heutigen Sonntagsausgabe meines Großvortrags wollte ich darüber reden, warum Hans Faller da in fremde Kassen griff und deswegen ins Gefängnis musste, warum Josef Roth im Alter ein Alkoholiker wurde und warum Georg Drakel nicht ohne Drogen überleben konnte und dann doch an ihnen starb. Aber Gudrun hörte mir nicht recht oder überhaupt nicht zu. Vielleicht hatte sie meine Großvorträge auch satt und wusste nicht, wie sie es mir sagen sollte. Ich empfand Schmerz darüber, dass sich das Leben nicht selbst erklärte. Dass ich mit Gudrun nicht über Herdegens Angebot sprach, empfand ich selbst als leichte Feindseligkeit, gegen die ich jedoch machtlos war. Widerwillig gestand ich mir ein, dass ich oft nicht wusste, worüber ich mit Gudrun reden sollte. Allerdings war ich damals der Ansicht, dass ich ohnehin kein Mensch ein ganzes Leben lang für einen anderen Menschen interessieren konnte. Bei den meisten, zu denen Gudrun vielleicht gehörte, gelang nicht einmal ein Anfangsinteresse. Unglücklicherweise machte Gudrun in diesen Augenblicken einen Vorschlag, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkam. Sie sagte, wir könnten doch zusammen einen Tanzkurs belegen. Sie wusste sogar eine Tanzschule, die auch Abendkurse für Berufstätige veranstaltete, dienstags und freitags von 18 bis 20:30 Uhr. Natürlich sah ich in einem solchen Tanzkurs eine Bedrohung meiner abendlichen Reportertätigkeit. Dann stellte sich auch noch ein Missverständnis heraus. Ich hatte verstanden, wir sollten zusammen zum Tanzen gehen. Tatsächlich meinte Gudrun, ich sollte ohne sie einen Kurs buchen, weil sie schon lange tanzen konnte. Das war eindeutig zu viel verlangt. Der Abendreporter, dem gerade die Urlaubsvertretung eines Redakteurs angeboten worden war, sollte sich mit pickligen Jugendlichen zusammentun, um das allgemeine Herumhopsen zu lernen. Unaussprechlich lächerlich. Ich musste mir Mühe geben, meinen Unmut zu zügeln. Ich versuchte, mit ein paar langen Blicken auf das Wasser meine Seele zu beschwichtigen, damit sie wieder weich und verhandlungsfähig wurde. Sie blieb jedoch hart und störrisch, weshalb ich es mit ein paar langen Blicken in den Himmel probierte. Ich schaute etwas blöde den Möwen nach und wunderte mich, dass in beiden Worten blöde Möwen ein Ö der wichtigste Laut war. Gleichzeitig fiel mir auf, dass viele andere Personen auf dem Schiff ebenfalls nach den Möwen schauten, durchaus mit blöden Gesichtsausdrücken. Wurde überhaupt so viel, so oft und so lange nach Möwen geschaut, weil die Menschen in blöden Situationen waren und nicht recht weiter wussten? Genau in diesem Augenblick rettete uns eine einzelne, herabstürzende Möwe. Der Vogel stieß aus einer Höhe von etwa 4 Metern mit geöffnetem Schnabel und einem scharfen Schrei in das Vanilleeis eines Kindes herab und trug den kleinen Eisbatzen samt Waffel hoch in die Lüfte. Die Leute rings um das Kind schrien auf und erhoben sich. Das beraubte Kind begann zu weinen. Seine Mutter eilte herbei und schloss es in die Arme. Sie erbot sich, dem Kind ein neues Eis zu kaufen, aber das Kind lehnte schreiend ab. Andere eisessende Kinder wollten wenigstens eine Eiskugel spendieren, aber auch diese Angebote wehrte das Kind ab. Gudrun sagte immer wieder, »Nein, diese Möwen! Nein, diese Möwen!« Ringsum erzählten sich die Leute jetzt Anekdoten über freche Tiere. Gudrun sagte, dass sie einmal während eines Urlaubs an einem Seeufer gestanden und dabei von einem Hund angepinkelt worden sei. Langsam beruhigte sich das erschrockene Kind. Es lag in den Armen seiner Mutter und seufzte. Manchmal blickte es hoch in den Himmel. Es war jetzt selber in den Kreis derer eingetreten, die blöde, wortlos und mit offenem Mund den Möwen nachschauten. Eine Party sei eigentlich nicht geplant gewesen, sagte mir Linda später. Sie hatte mich nur bekannt machen wollen mit ein paar Leuten, die für mich wichtig seien. Aber dann kamen immer mehr Kollegen in ihre kleine Dachwohnung. Einige brachten Wein, Cognac und Schnaps mit, andere setzten sich gleich in die Nähe der Bierkästen in die Küche. Als ich in das Wohnzimmer trat, sah ich Linda bei einem fülligen Mann stehen. Linda hatte eine Flasche Bier in der linken Hand, der beleibte Mann ein Glas Rotwein. »Das ist Rolf Schube«, sagte Linda mit hörbarer Genugtuung in der Stimme. Offenbar war sie stolz darauf, dass der Mann in ihrer Wohnung war. Linda hatte mir schon öfter von dem extrem reizbaren Lyriker Schube erzählt. Seine Empfindlichkeit erlaubte ihm gewöhnlich nicht das gleichzeitige Zusammensein mit mehr als 3 Menschen. Schube hatte ein weiches und weißes Gesicht. In der linken Hand trug er ein zusammengefaltetes weißes Taschentuch, mit dem er sich von Zeit zu Zeit den Schweiß auf der Stirn und über der Oberlippe abtupfte. Von Linda wusste ich, dass Schube bei seiner Mutter lebte und deswegen keine Miete zahlen musste. Er schrieb Musik und Theaterkritiken, von Fall zu Fall auch über bildende Kunst und Kulturpolitik. Jetzt sprach Schube schneidige Sätze über Ben, Ezra Pound und Saint-Jean-Pers, die gute Anlagen hätten, aber nicht zum Kern der modernen Existenz vorgedrungen seien, sagte Schube. Er ging dazu über, sich mit dem Taschentuch auch den Hals und den Nacken abzuwischen. Ich fürchtete, Schube könne mich für einen Lyriker halten oder mich gar fragen, in welche Traditionslinien ich mich selber einordnete. Deswegen war ich froh, als plötzlich in Begleitung von Kaltenmeier der Lokalreporter Hermann Kinzvogel in das Zimmer trat. Linda winkte die beiden herbei, woraufhin Schube verstummte. Kinzvogel war zwischen 40 und 45 und schlank. Er trug ein offenes Sakko, ein weißes Hemd und einen Seidenschal im Hemdausschnitt. Sein Haar war kurz geschnitten und um die Ohren herum angegraut. Kinzvogel war bei der Sozialdemokratischen Allgemeinen Zeitung für Kommunalpolitik, Magistrat und Verwaltung zuständig. Viel stärker interessierte er sich für das Leben der europäischen Zigeuner. Jahr für Jahr fuhr er mit seinem Volkswagen nach Saint-Marie-de-la-Mer in die Provence, wo Zigeuner aus vielen Ländern zu einem großen Sippenfest zusammenkamen. Auf der Seite das aktuelle Thema druckte die Allgemeine Zeitung ebenfalls Jahr für Jahr seine Reportage über das Zigeunerfest. Noch stärker identifizierte er sich mit dem Jazzmusiker Charlie Parker, über den er, das wusste ich von Linda, seit Jahren einen Roman schrieb. Linda fragte ihn, was macht dein Roman? Und Kindsvogel antwortete, ist in Urlaub. Die Allgemeine Zeitung will, dass ich mich um das Schicksal des Proletariats kümmere. Alle lachten. Solche Antworten machten Kindsvogel beliebt. Schube dagegen war ein in sich gekehrter Problembrüter, der mit einem Glas Rotwein allein blieb. Wahrscheinlich würde er bald gehen, weil ihm die Atmosphäre zu unlyrisch war. Die Art, wie Schube sich als abseits stehender Künstler darstellte, machte mir Beklemmungen. Ohnehin hegte ich Misstrauen gegen alle, die irgendetwas beteuerten oder betonten. Ich fürchtete, Kindsvogel könnte mich fragen, an welchem Roman ich arbeitete. Ich stellte mich an das Fenster und beobachtete einen Mann, der in einer gegenüberliegenden Wohnung ein Geschirrtuch ausfaltete und es dann sorgfältig über einen Vogelkäfig breitete. Eine mir unbekannte Fotografin sagte hinter mir, »Wir Frauen sind doch viel humaner. Wir streicheln sogar liebevoll eine Glatze.« Mir gefielen die leicht hin und her wankenden Baumkronen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Linda winkte mich in das kleinere Nebenzimmer. Hier saßen nur ein paar Leute mit ausgestreckten Beinen auf dem Fußboden. Wir setzten uns neben sie. Beim Niedersinken der Körper streifte mich Lindas schmächtige Hüfte. Linda redete eine Weile über die Unmöglichkeit, in einer deutschen Industriestadt eine Bohème aufzubauen. Eine Frau sagte, der erste Mann, den eine Frau nach ihrer Scheidung kennenlernt, ist immer eine Katastrophe. Plötzlich beklagte Linda, dass sich kein Mensch für die Ausbeutung der Seeleute interessierte. Wer auf See arbeitet, sagte sie, ist praktisch aus der Welt verschwunden. Deswegen gibt es so viele Verrückte und Verlorene unter den Seeleuten. Die Reedereien wissen das und machen mit den armen Teufeln, was sie wollen. Ich verstand nichts von der Seefahrt und nickte nur. Hannes, sagte Linda, das ist der Seemann, der mich in New York verfolgt hat. Hannes sagt immer, das Leben an Land ist die Hölle. Allerdings verschweigt er, sagte Linda, dass das Leben auf See nur eine andere Hölle ist. Mir fiel auf, dass sie den letzten Satz im Präsens gesagt hatte. Daraus schloss ich, dass meine Vermutung zutreffend war. Linda und Hannes waren nach dem Ende der New York-Reise doch noch ein Paar geworden. Aus dem größeren Zimmer drang Jazzmusik zu uns herüber. Linda trank Bier und klagte, dass es ihr bis jetzt nicht gelungen war, ihrem Chefredakteur die Probleme der Seeleute näher zu bringen. »Jede Woche drucken wir lange Riemen über die Sorgen der Landwirtschaft«, sagte Linda, »aber keinen Ton über die Seefahrt.« Ich nickte. Plötzlich roch ich den halb bitteren, halb süßlichen Geruch eines Joints. Ein junger Mann, der an der gegenüberliegenden Wand lehnte, gab eine zusammengedrückte Zigarette an seinen Nebenmann weiter. Linda hörte auf, von der Seefahrt zu sprechen, und hielt ihr Gesicht witternd in den Raum. Ich hatte noch nie gekifft. Eine undeutliche Angst hatte mich bisher davon abgehalten. Aus dem Flur hörte ich Schubes Stimme. Gerade rief er aus, »Alles, was ein Lyriker braucht, sind Sicherheit und Melancholie.« Ich überlegte, ob ich mich zu ihm stellen sollte. Noch immer schluckte er große Mengen Rotwein. Eine derart starke Vorliebe für den Alkohol, dachte ich, schloss einen Joint vielleicht von selber aus. Deshalb würde es, wenn ich neben Schube stehen würde, gar nicht auffallen, wenn ich die kleine gelbe Zigarette an mir vorüberziehen ließe. Aber da war es schon zu spät. Der Joint war soeben an meinen Nebenmann zur Rechten übergegangen. Ich war mutlos und nahm zwei Züge. Der Geschmack war ekelhaft, ich schüttelte mich. Linda schaute mich an und wartete auf die Wirkung. Die Blicke der anderen waren teilweise schon glasig geworden. Eine junge Reiseredakteurin ließ den Kopf zurückfallen. Andere lehnten sich über das Sofa, stöhnten ein bisschen und fuhren sich mit den Händen durch das Haar. Linda nahm drei Züge und trank danach sofort eine halbe Flasche Bier. Auf der anderen Seite schickte Kaltenmeier einen neuen Joint in die Runde. Bei mir blieb jegliche Wirkung aus. Ich wunderte mich, hielt aber den Mund. Mit diesem Ergebnis war ich insgeheim einverstanden. Vermutlich war es die Stärke meines inneren Widerstands, die einen Rausch ausschloss. Ich stellte mich neben Schube und beobachtete, was mit den anderen geschah. Die Reiseredakteurin hatte sich zur Seite gelegt und war vielleicht schon eingeschlafen. Linda kiffte und trank. Kindsvogel saß in der Nähe des Schallplattenspielers und machte dazu dab dudi dab dab dab dudi dab wab. Ich wollte nicht erklären müssen, warum die kleine gelbe Zigarette bei mir nicht wirkte. Ich öffnete die Toilettentür und sah eine junge Frau mit dem Gesicht über der Schüssel. Schube krittelte inzwischen an Baudelaire herum. Ich überlegte, ob ich nicht einfach verschwinden sollte, ohne Erklärung, ohne Getue, ohne Abschied.